haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute das Kaffeekränzchen. Die Sonne strahlte auf mein Genick, als ich die Badeanstalt am Stadtrand betrat. Die Badegäste musterten mich amüsiert, als ich mich bekleidet einer dunkelhaarigen Frau näherte. Sie glänzte goldig vom Sonnenöl und ihr Badeanzug betonte ihre Kurven. Wir setzten uns an einen der wenigen freien Tische im Restaurant. Mein Mann ist seit 3 Tagen spurlos verschwunden. Und Sie suchen alle Badeanstalten nach ihm ab. Soll ich zu Hause herumsitzen und warten, bis ich verrückt werde vor Angst? Hier habe ich ein wenig Ablenkung. Die Polizei glaubt, dass mein Mann mit einer anderen Frau durchgebrannt ist. Und? Hat er etwas mit einer anderen? Woher soll ich das wissen? Mein Mann ist Geschäftsmann durch und durch. Er hasst es länger als 2 Tage tatenlos herumzusitzen. Manchmal fährt er an einen Bergsee. Er liebt es nachts in klarem Wasser zu schwimmen. Aber länger als 2 Nächte bleibt er nie weg. Was für Geschäfte macht Ihr Mann? Alles Mögliche. Er ist Österreicher und hat Kontakte in den Osten. Reisen in den Osten können ganz schön in die Spesen gehen. Mein Mann reist nicht gerne. Er hat die meisten Geschäftspartner in der Schweiz empfangen. Ist er selbstständig oder arbeitet er für eine Firma? Selbstständig. Import, Export, Beteiligung, Vermittlung, alles Mögliche. Leider kenne ich mich in Geschäftsdingen nicht gut aus. Wo und wann wurde Ihr Mann zuletzt gesehen? Vor 1 Woche bei einem Bekannten, Walter Frischmuth, ein Reisejournalist. Die beiden aßen in einem Restaurant, tranken danach bei Herrn Frischmuth noch 2, 3 Gläser Wein. Danach fuhr mein Mann weg und ist seither verschwunden. Sie gab mir die Adresse von Herrn Frischmuth und bat mich, ihr den Rücken neu einzucremen. Als ich dies getan hatte, verzog sich die Sonne verschämt hinter einer dicken Wolke. Herr Frischmuth lebte in einer großen Attika-Wohnung, die mit Souvenirs aus aller Welt vollgestopft war. Am liebsten sind mir die Neger. So nenne ich die Figuren, die ich aus Afrika mitgebracht habe. Eigentlich darf man ja nicht mehr Neger sagen, sonst springt einen einer dieser jungen Redakteure an die Gurgel. Aber was soll's? Leute, die sich dem allgemeinen Konsens anpassen, waren mir schon immer zuwider. Was verbindet Sie mit dem Geschäftsmann Prohaska? Die Abenteuerlust. Das klingt vielleicht ein wenig lächerlich, vor allem, wenn man weiß, dass Karl dieses Land praktisch nicht verlassen hat. Seine Abenteuer waren die Geschäfte, auf die er sich einließ. Seine Frau befürchtet, dass ihm eines dieser Geschäfte zum Verhängnis wurde. Das kann sein. Vielleicht wurde ihm aber auch eine Frau zum Verhängnis. Wie viele Frauen gab es in seinem Leben? Mehrere. Und oft gleichzeitig. Er gab sich keine große Mühe, es zu verheimlichen. Kennen Sie seine aktuellen Geliebten? Es gibt, glaube ich, nur eine. Und natürlich seine Frau. Wobei diese die meiste Zeit ihres Lebens mit Schönheitspflege verbringt. Frauen, die sich immer nur um ihr Äußeres kümmern, sind langweilig. Da waren wir uns einig. Fühlte Prohaska sich bedroht, benahm er sich seltsam? Er machte gewisse Andeutungen, mehr nicht. Wann? Am Abend, als er verschwand? Ja, während wir aßen. Ein chinesisches Restaurant. Sehr empfehlenswert, wenn Sie die Sichuan-Küche mögen. Langsam werde ich alt. Schön, wenn es so langsam geht. Bei mir geht es leider immer schneller. Manchmal wache ich auf und fühle mich 1 Woche älter. Leider sehe ich dann im Spiegel, dass es mindestens 2 Wochen sind. Das meine ich nicht. Es ist diese Unsicherheit, die plötzlich da ist. Früher konnte mich nichts beunruhigen und jetzt sehe ich Gespenster. Ja, was denn für Gespenster? Seit ein paar Tagen ist mir, als würde mich jemand beschotten. Ja, vielleicht einer deiner Geliebten, oder deine Frau, die sich Sorgen hat, dass sie dir Geld macht, dass sie verloren geht, wenn du dich von ihr trennen wirst. Ach, meine Frau kümmert das nicht. Und die anderen Frauen, nein. Nein, weshalb sollten sie mir folgen? Es, Es ist auch mehr ein Gefühl. Ich schaue mich um, aber da ist niemand. Gestern zum Beispiel ging ich in ein Schreibwarengeschäft. Da war es plötzlich, dieses Gefühl. Ich drehe mich um und was sehe ich? Eine ältere Frau, mehr nicht. Mehr sagte er nicht. Das Ganze war ihm etwas peinlich, weil er mir eine Schwäche offenbarte. Hat er sich an diesem Abend beobachtet gefühlt? Ich sprach ihn darauf an. Er sagte nein. Jetzt ist nichts. Vielleicht, sagte er, bilde ich mir auch alles ein. Haben Sie eine Vermutung, wo er jetzt sein könnte? Leider befürchte ich das Schlimmste. Dass Ihr Freund tot ist. Wenn er am Leben wäre, hätte er sich bei mir gemeldet. Wir haben täglich miteinander telefoniert. Entweder wurde er entführt, oder es ist etwas mit ihm geschehen. Gegen eine Entführung spricht aber, dass es keine Lösegeldforderung gibt. Und wie heißt seine aktuelle Freundin? Dora. Dora Krieger. Ein ziemlich junges Ding. Sie finden die Adresse im Telefonbuch. In meinem Büro konsultierte ich das Telefonbuch und nach ein paar Anrufen wusste ich, dass Dora Krieger in einem Altenheim arbeitete. Sie zeigte sich sehr besorgt. Nachts mache ich fast kein Auge zu. Es ist schrecklich. Als Geliebte darf ich nicht an die Öffentlichkeit treten. Darf ich nicht bei seiner Frau erkundigen, ob sie etwas erfahren hat? Wann haben Sie Herrn Prohaska zuletzt gesehen? Das ist jetzt 5 Tage her. Wir hatten eine kleine Auseinandersetzung. Er ist viel geschäftlich unterwegs in der Schweiz. Ich hatte ein paar Tage frei und wollte mit ihm wegfahren. Er aber wollte das nicht. Hat er sich seltsam benommen oder sich vor etwas gefürchtet? Ja, vor älteren Frauen. Er hat sich vor älteren Frauen gefürchtet. Er sagte mir am Telefon, dass er langsam alt werde. Er beginne sich schon vor älteren Frauen zu fürchten. Ich sagte ihm, dass er bei mir gut aufgehoben sei. Er lachte und das war es auch schon. Das klang alles nicht sehr ermutigend. Bei der Polizei war man damit beschäftigt, durch das unsachgemäße Betätigen einer Computermaus einen PC mehrmals zum Absturz zu bringen. Die neue Software stammt aus Kanada. Damit kann man anhand der Daten, die man über vermisste Personen eingibt, genau ermitteln, wo sich diese Personen mit großer Wahrscheinlichkeit aufhalten. Dann würde es mich interessieren, wo sich Karl Prohaska zurzeit aufhält. Kein Problem, Maloney. Wir haben die Software schon vor ein paar Stunden nach Prohaska gefragt. Und wie lautet das Resultat? Kitchener. Seltsam ist allerdings, dass fast alle vermissten Personen sich offenbar in Kitchener aufhalten. Woran das wohl liegen mag? Kitchener ist in Kanada, Maloney. Genau genommen stammt auch die Firma, die die Software programmiert, aus Kitchener. Vielleicht haben die uns irrtümlich die lokale Version geliefert. Oder Kitchener wurde von der UNO zur Stadt der Vermissten erklärt. Und alle gehen jetzt dorthin, damit der Computer recht behält. Sie können es sich leicht machen, Maloney. Sie wissen nicht einmal, wie man eine Datei sichert. In Ihrem Beruf kann man es sich leisten, hinter dem Mond zu leben. Moderne Beamte. Aber können sich das nicht leisten. Wir leben vor dem Mond. Vermutlich in Kitchener. Es reicht, Maloney! Nach ein paar hilflosen Manövern mit der Maus stürzte das System erneut ab und der Polizist ging fluchend in die Mittagspause. Eine alte detektivische Weisheit besagt, dass es sehr unterschiedliche Gründe gibt, weshalb jemand die Dienste eines Privatdetektivs in Anspruch nimmt. Einige dieser Gründe gehören zu den unlauteren. Deshalb ist es manchmal nicht schlecht, Genaueres über seine Auftraggeber zu erfahren. Ich verbrachte einen Vormittag damit, meine Klientin zu beschatten und sah unter anderem, wie sie mehrere Kaufhäuser mehr oder weniger leer kaufte und danach bei einer Kartenlegerin um Rat fragte. Was bedrückt Sie? Die Steuerrechnung, die Wirtschaftslage und die Ansichten gewisser Politiker. Soll ich Ihnen die Karten legen? Vielleicht könnten Sie mir ein geeignetes Blatt mit auf den Weg geben, damit ich bei der nächsten Pokerrunde groß auftrumpfen kann. Die Karten verraten Ihr Schicksal. Nicht mehr und nicht weniger. Dann legen Sie mal schön. Was interessiert Sie mehr? Liebe oder Geschäft? Wenn sich beides kombinieren lässt, habe ich nichts dagegen einzuwenden. 10 Minuten kosten 100 Franken Eine ausführliche Analyse kostet 300 Franken. Ganz schön viel für ein paar umgedrehte Karten. Ich begnüge mich vorerst mit der Kurzvariante. Sie sollten sich vor voreiligen Geschäften hüten. Und in der kommenden Woche werden Sie einer Frau begegnen, die eine gewisse Faszination auf Sie ausübt. Nicht schlecht für den Anfang. Wie gesagt, eine ausführliche Analyse kostet 300. Das war schon die Kurzvariante. Diese alberne Aussage ist doch keine 100 Franken wert. Wenn ich eine weitere Karte umdrehe, könnte es sein, dass Ihnen demnächst etwas zustößt. Drohen Sie jedem Kunden, der sich beschwert. Das war keine Drohung, lediglich ein Hinweis. Sie wandte sich ab und gab via Telefon eine ebenfalls ziemlich lächerliche Kurzdiagnose, ohne auch nur eine der Karten gedreht zu haben. Unser eins muss sein Geld wesentlich härter verdienen. Zum Beispiel durch regelmäßige Besuche auf dem Polizeipräsidium. Frau Teicher, sagten Sie. Ja, da war etwas. Vermutlich ist sie in ihrem Computer auch schon nach Kitchener ausgewandert. Das war ein Softwarefehler, Maloney. Aha. Leider konnte er noch nicht behoben werden. Teicher. Jetzt fällt es mir wieder ein. Vor einem Jahr ist ein Julius Teicher bei einem Autounfall getötet worden. Fahrerflucht. Der Fall ist noch pendent. Will heißen, er setzt gehörig Staub an. Der Mann wurde von hinten angefahren. Frontal. Er war sofort tot. Der Wagen muss dabei etwas abbekommen haben. Doch Ermittlungen in allen in Frage kommenden Garagen erbrachten leider nichts. Und Zeugen des Unfalls gab es keine. Und wie steht es mit Herrn Prohaska? Oder warten Sie, bis die neue Software aus Kanada eintrifft? Es verschwinden täglich Menschen. Die meisten tauchen wieder auf. Andere möchten nicht wieder auftauchen. Ganz wenige fallen einem Gewaltverbrechen zum Opfer. Herr Prohaska ist in einem kritischen Alter. Menschen, die etwas erreicht haben im Leben, bekommen diese Midlife-Krise viel deutlicher zu spüren als die Versager, weil sie ständig in einer Krise leben. Aber wem sage ich das, Maloney? In Sachen Krisen kennen sie sich aus wie kein anderer. Ist es nicht so? Ich zeigte ihm meine krisenerprobten Zähne und fuhr zurück in mein Büro. Dort erwartete mich Frau Krieger, die heimliche Geliebte des Herrn Prohaska. Sie hatte eine ganz neue Theorie auf Lager. Vielleicht hat sich Karl operieren lassen. Wieso sollte er das tun? War er krank? Eine Schönheitsoperation. Hat Ihnen seine Nase nicht mehr gefallen? Es könnte doch sein, dass er sich operieren ließ, um nicht wiedererkannt zu werden. Ich habe einen Film gesehen, in dem der Held so etwas macht und natürlich geht etwas schief bei der Operation und er ist verstümmelt und getraut sich nicht mehr unter die Leute. Eine reichlich abstruse Theorie. Sie sollten sich andere Filme anschauen. Ich habe noch einen Film gesehen, der mich an Karl erinnerte. Ein Film über eine Geschlechtsumwandlung? Nein, ein Krimi, in dem ein Mann sein Gedächtnis verliert. Das wäre doch eine Möglichkeit, oder? Karl irrt vielleicht irgendwo herum ohne Gedächtnis. Das ist heute auch nicht mehr so wie früher. Auch Leute ohne Gedächtnis haben meist ihr Handy dabei. Und dort haben sie die Telefonnummern ihrer Liebsten einprogrammiert. Aus reiner Neugier müsste er längst jemanden angerufen haben. Und wenn sein Handy auch das Gedächtnis verloren hat? Ich meine, wenn der Speicher gelöscht wurde? Das kann doch vorkommen, oder? Vielleicht sollten Sie in den nächsten Tagen nicht fernsehen. Das habe ich auch nicht vor. Ich habe mir ein Buch gekauft. Darin kommt ein Mann vor, der einen Mord begeht und danach untertaucht. Vielleicht sollten Sie sich einen Liebesroman kaufen. Aber das ist eine Liebesgeschichte. Es gibt auch Liebesgeschichten ohne Mord und Totschlag. Aber die sind langweilig. Dann können wir nur hoffen, dass Karl ganz langweilig wieder auftaucht. Ich habe mich bereits mit dem Schlimmsten abgefunden. Und das wäre ein gedächtnisloser Mann, der sich operieren lässt. Dabei wird der Speicher seines Handys gelöscht und schließlich ermordet er jemanden aus Liebe? Das Leben kann manchmal grausam sein. Ich beruhigte sie. Doch nur wenige Stunden später sollten ihre Befürchtungen Nahrung aus der Realität erhalten. Walter Frischmuth hatte sich auf die Suche nach seinem Freund gemacht und war überraschend fündig geworden. Mir fiel ein, dass Karl an jenem Abend, an dem er verschwand, so ganz nebenbei sagte, dass er wieder einmal gerne an diesen Bergsee fahren möchte. Er liebte es, nachts in dem kristallklaren Wasser zu schwimmen. Das härtet ab, sagte er. Karl war praktisch nie krank, also muss etwas dran sein. Und wo fanden Sie die Kleider? Da drüben, hinter dem Felsvorsprung. Ich habe seine Jacke sofort erkannt. Es ist noch alles da. Auch seine Ausweise und das Geld. Und wie lange sind Sie schon hier? Seit gestern. Die Kleider fand ich heute früh. Seither sind 6 Stunden vergangen, aber Karl ist nicht aufgetaucht. Sie vermuten, dass er irgendwo im See treibt. Gibt es eine andere Erklärung? Am Abend wurde die Leiche von Karl Prohaska von Polizeitauchern gefunden. Die Leiche Prohaskas wurde ins Gerichtsmedizinische Institut überführt. Und nach ein paar Stunden stand fest, dass Prohaska ertrunken war. Allerdings gab es ein paar Ungereimtheiten, die mich hellhörig machten. Tod durch Ertrinken, Maloney. Das ist nicht ungewöhnlich. In Moskau ertrinken im Sommer manchmal 30 Leute an einem Wochenende, weil sie sich betrunken ins Wasser stürzen. Prohaska war betrunken, als er in den See sprang? Das war nur ein Beispiel. Karl Prohaska war nicht betrunken. Er hat auch nichts gegessen. Der Todeszeitpunkt dürfte in der Nacht zwischen 3 und 4 Uhr gewesen sein. Wenn Sie mich fragen, war der Mann mondsüchtig. In welcher Nacht starb er? Was für eine Frage, Maloney. Natürlich in der Nacht zum Dienstag. Am Dienstag wurde er gefunden. Seine Leiche lag ziemlich genau 16 Stunden im Wasser. Und Ihnen fällt nichts auf? Was sollte mir auffallen, Maloney? Dass Sie schlecht gekämmt sind, daran habe ich mich gewöhnt. Karl Prohaska wird seit 4 Tagen vermisst. Zwischen seinem Verschwinden und seinem Tod vergingen mindestens 2 Tage, an denen er nicht gesehen wurde und in denen er auch keinen Kontakt zu seiner Familie und seinen Freunden hatte. Es gibt für alles eine Erklärung, Maloney. Vielleicht zog er sich ein paar Tage zurück, um über sein Leben nachzudenken. Das würde ihn auch gut tun, Maloney. Aber wahrscheinlich würde schon eine Stunde genügen. So viel gibt es ja nicht nachzudenken über ihr Leben. Die trauernde Witwe trauerte nicht. Manchmal ist der Schock so groß, dass die Leute ein paar Tage normal weiter funktionieren, ehe sie zusammenbrechen. Frau Prohaska machte allerdings einen schocklosen und ausgesprochen vitalen Eindruck. Trauer ist etwas Persönliches, Privates. Ich habe keine Lust, dauernd herumzuheulen, nur weil das einige Leute von mir erwarten. Sie können mir eine Rechnung schicken. Das werde ich auch tun. Vorher aber möchte ich den Fall gerne abschließen. Was denn für ein Fall? Mein Mann hat sich das Leben genommen. Alles deutet darauf hin. Gute Schwimmer ertränken sich nicht im See. Er liebte diese Bergseen. Vielleicht schwamm er bis zur Erschöpfung oder er bekam einen Krampf. Meine Ermittlungen haben ergeben, dass Ihr Mann keinen Grund hatte, sich umzubringen. Vielleicht hat er realisiert, dass eine junge Freundin noch lange nicht Jugendlichkeit zurückbringt. Sie wussten von seinem Verhältnis. Mein Mann hatte ein sehr gesundes Selbstvertrauen. Es wäre ihm nie in den Sinn gekommen, dass ich ihn verlassen könnte. Deshalb gab er sich auch keine Mühe, solche Abenteuer vor mir zu verheimlichen. Und jetzt muss ich die Beerdigung vorbereiten. Sie sind selbstverständlich auch eingeladen. Ich bitte Sie, sich für diesen Anlass angemessen zu kleiden. Mein Mann legte nämlich großen Wert auf angemessene Kleidung. Ich sagte ihr, dass mein Kleiderschrank nicht für angemessene Beerdigungen konzipiert worden sei und deshalb kein entsprechendes Stück enthalte. Als ich das Haus verließ, sah ich Dora Krieger, die in einem Auto saß und rauchte. Ich hatte eigentlich nicht vor, Chauffeur zu spielen. Das ist immer noch besser, als der trauernden Witwe aufzulauern. Die trauert nicht, das ist ein ausgekochtes Biest. Vielleicht sollten wir das bei einem gar gekochten Menü besprechen. Ich kann nicht essen. Meine Magennerven rebellieren. Mein ganzer Körper will und kann es nicht fassen, dass Karl tot ist. Sie haben ihn tatsächlich geliebt? Er war anders als die Männer in meinem Alter. Er war weise und unglaublich ruhig. Ich bin ein Nervenbündel. Ich brauche einen Mann, der Ruhe ausstrahlt. Karl war so etwas wie ein Bunker für mich. Wenn ich bei ihm war, konnte mir nichts passieren. Und jetzt ist dem Bunker etwas passiert. Seine Frau vermutet, dass er sich das Leben nahm. Was für ein Unsinn. Karl liebte das Leben und er liebte mich. Weshalb sollte er sich umbringen? In meinem Büro las ich ein wenig Zeitung. Ein dummer Journalist berichtete über einen dummen Sänger und sein dummes Publikum. Und die Wettervorhersage las ich gewitterig. Trotzdem fuhr ich am Nachmittag zum Bergsee hinauf. Walter Frischmuth erwartete mich bereits. Ich habe alles abgesucht, mehrmals. Und welche Erkenntnisse haben Sie gewonnen? Ich fand Karls Unterhose nicht. Soweit ich weiß, trug der Tote seine Unterhosen, als man ihn aus dem See rauszog. Ja, eben. Und da stimmt doch etwas nicht. Karl badete gerne nackt. Vor allem nachts. Ich habe ihn noch nie in einer Unterhose baden sehen. Wie groß und wie schwer war Ihr Freund? Nun, 1,70 und dünn. Es könnte ihn also jemand in den See geworfen haben. Oh, wir sollten uns in Sicherheit bringen. Hier oben wird man leicht vom Blitz erschlagen. Da hinten gibt es eine Hütte. Sieht unbewohnt aus. Die Hütte war nicht abgeschlossen und sah tatsächlich unbewohnt aus. Bis auf ein paar leere Büchsen, einen Lappen, der verdächtig nach Äther roch, und ein Taschentuch, an dem Blutspuren zu sehen waren. Dieses Taschentuch gehörte Karl, da bin ich mir sicher. Sehen Sie hier, die Buchstaben KP sind eingesteckt. Das heißt, dass Ihr Freund die Tage vor seinem Tod hier in der Hütte verbracht hat. Aber weshalb sollte er das tun? Und was ist mit dem Lappen? Riecht nach Betäubung. Ihr Freund ist möglicherweise entführt worden. Das macht doch keinen Sinn. Es hat sich kein Erpresser gemeldet. Vielleicht diente der Äther dazu, ihn kampfunfähig zu machen. Um ihn danach in den See zu werfen? Aber das ist doch unglaublich. Das wäre fatal. Ein Mord. Wer könnte... Lisa. Es muss Lisa gewesen sein. Seine Gedanken wanderten zu der nicht sehr traurigen Witwe. Das Gewitter wanderte ebenfalls, allerdings sehr langsam. Erst am späteren Abend trafen wir wieder in der Stadt ein. Wir besuchten Frau Prohaska. Sie hatte bereits Besuch. Wir werden uns der Polizei stellen. Du gibst zu, dass du Karl ermordet hast? Ich habe ihn nicht getötet. Ich habe es getan. Sie? Aber wer sind Sie? Lisa und ich treffen uns seit 3 Jahren regelmäßig zum Kaffeekränzchen. Wir lesen uns manchmal aus Krimis vor. Krimis, in denen fröhliche Witwen vorkommen. Ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt. Sie hat Albträume. Und was steht in den Karten? Meine Zukunft sieht düster aus. Ich kann Sie beruhigen. Die modernen Gefängniszellen sind mit Licht ausgestattet. Aber warum? Karl hat doch niemandem etwas zuleide getan. Er hat mich gedemütigt, jahrelang. All diese anderen Frauen. So sind die Männer. Aber einmal ist das Maß voll. Frau Prohaska hat vor einem Jahr den Mann von Frau Teicher überfahren. So ist es doch, oder? Das ging ganz locker. Den Wagen verkaufte ich noch am gleichen Tag an einen dieser Händler, die alle Autos kaufen, egal in welchem Zustand sie sind. Ich musste nicht einmal die Blutspuren wegwischen. Das ist infam. Und dann war ich an der Reihe. Ich wollte es auch wie ein Unfall aussehen lassen. Wir haben ihn betäubt und dann sind wir an diesen Bergsee gefahren. Ich wartete 2 Tage. Es war grauenhaft. Er hat um sein Leben gebettelt. Aber was sollte ich tun? Es war so ausgemacht. Das ist widerwärtig. Sie haben Ihre Männer aus niedrigen Motiven getötet. So etwas kommt nicht einmal im afrikanischen Busch vor. Ich werde auswandern. Ich werde mich in eine Lehmhütte zurückziehen und mich von Insekten ernähren. Einen Monat später wurde Walter Frischmuth mit einem Sonderflug zurück in die Schweiz gebracht. Er hatte offenbar die falschen Insekten erwischt. Die beiden lustigen Witwen schmorten derweil in der Untersuchungshaft und warteten auf den Prozess. So geht das. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten das Kaffeekränzchen.